Schon im Garten verbotene Früchte gepflückt. Und jetzt gib mir mein Manko zurück. Goldene Zeiten in Sicht. Von heute wartet auf mich. Mango Sorbet, bis der aus Frieden bricht. Und jetzt gib mir mein Manko zurück. Ich werd in die Wüste geschickt. Doch in deinen schlafenden Blick mischt sich Leid auf meinem unvergesslichen Trip. Bleibst hier, mein Manko, komm mit. Dass man dem Schutzkleid entwischt, haben wir uns nachts im Gebüsch vom Nacktbadenlauf auf die Schultern gedrückt. Und jetzt gib mir mein Manko zurück. Mein Manko aus dir dreht man mir keinen Strick. Oh, jetzt gib mir mein Manko zurück. Ist auch im Manko Distrikt der Boden mit Minen gespickt. Und reißt meine Verse beim Vierzehn. Alles durchexerziert, bis es endlich missglückt. Und jetzt gib mir mein Manko zurück.